willst du, Grimdur Eolus, gleich wie ein Fels und Stein bei meinen Bitten sein? Wohlan, ich will und muss auch meine Seufzer sagen. Vielleicht wird mir, was er bei Monat B. stillschweigend abgeschlossen,